Kundgabe 5617. Empfangen durch Bertha Dudder am 9.3.1953. Vaterhaus und Seligkeit. Ihr sollet in mein Vaterhaus einziehen. Ihr sollet dort weilen in Ewigkeit, wo ich euch einst hingestellt hatte, zu seligstem Wirken. Aber ihr werdet dann euren Gott und Vater von Ewigkeit schauen können, in Jesus Christus. Ich selbst werde unter euch sein, und eure Seligkeit wird grenzenlos sein und bleiben. Denn in Ewigkeit nimmt die Herrlichkeit in meinem Reiche kein Ende. Was ihr Menschen auf Erden erreichen könnet, ist so unfasslich und überwältigend, dass ihr nichts anderes mehr auf Erden anstreben würdet, so euch diese Herrlichkeit vorstellbar wäre. Ihr aber müsset ohne Wissen darum nach meinem Reich trachten. Ihr müsset im freien Willen in euer Vaterhaus zurückkehren, weil dann erst die Seligkeit euer Los ist, die zur Voraussetzung hat, dass das Wesen im freien Willen zur Vollkommenheit gelangt ist. Einmal ist diese Seligkeit euch bestimmt, doch euch selbst ist es freigestellt, wie lange ihr eure Heimkehr ins Vaterhaus noch verzögern wollet. Ihr selbst bestimmt die Zeit, und sie kann schon bei eurem Leibestode vorüber sein und euch die Vollendung eingetragen haben auf dieser Erde. Ich erwarte euch alle, und ich halte für alle von euch die Wohnung bereit. Lasset euch durch diese meine Worte angesprochen fühlen. Lasset euch anregen, ernstlich danach zu trachten, zu mir zu kommen in mein Reich. Stellet euch das herrlichste Los vor, und ihr werdet doch nicht annähernd das rechte Bild haben von dem, was ich bereitet habe für die meinen, für die Menschen, die mich lieben aus ganzem Herzen und ganzer Seele. Und alles dieses könnet ihr erreichen, so ihr nur meine Gebote haltet, mich und den Nächsten zu lieben. Ihr sollet euch nur durch uneigennützige Nächstenliebe so gestalten, dass euch das geistige Reich mit seinem Licht aufnehmen kann, ohne dass ihr vergehet. Dann könnet ihr einziehen in euer Vaterhaus. Dann komme ich selbst euch entgegen und führe euch allen Herrlichkeiten entgegen. Und ihr werdet in meiner Nähe von meiner Liebe durchflutet, unbeschreiblich selig sein und es bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.